Viertes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Als der Propst sein Haus betreten hatte, dessen einziger Bewohner und Herr so lange Zeit der Diakon Abchiller gewesen war, küsste er den wilden Riesen auf den trockenen Scheitel seines Lockenkopfes, ging dann mit ihm durch alle Zimmer, machte das Zeichen des Kreuzes über dem leeren, verwaisten Bettchen Natalie Nikolaevnas und sprach: »Nun, alter Freund, jetzt hat es wohl keinen Sinn mehr, dass wir uns wieder trennen. Bleiben wir zusammen?« »Mit tausend Freuden! Ich hatte es mir selbst auch schon so gedacht«, entgegnete Abchiller und schloss den Propst wieder in seine Arme. So hausten sie denn zu zwei hier. Abchiller sang in der Kirche und sorgte für die Wirtschaft. Der Barroso saß zu Hause, las seinen John Bunyan, dachte und betete. Er erlebte das intensive, konzentrierte Leben eines Geistes, der mit sich selbst ins Reine zu kommen sucht. Abchiller hielt ihm alle kleinen Alltagssorgen fern und gab dem Alten die Möglichkeit, ganz und gar der inneren Sammlung zu leben. Aber dieses Glück sollte nicht lange dauern. Dem Diakon war eine große Ehre zuteil. Der Bischof, der zur Session des Heiligen Synods berufen war, nahm ihn mit nach Petersburg, weil der Protodiakon der Gouvernementskathedrale erkrankt war. Der Abschied des Diakons von Tabarosso war rührend. Abchiller, der in seinem Leben noch keinen Brief geschrieben hatte, nicht wusste, wie man einen schreibt, noch absendet, erklärte nicht nur, dass er dem Propst regelmäßig schreiben werde, sondern er tat es auch wirklich. Seine Briefe waren ebenso eigenartig und seltsam wie seine ganze Denk- und Lebensweise. Zuerst erhielt der Barroso einen Brief aus der Gonaos-Stadt und in diesem Brief, dessen Umschlag die Aufschrift trug, an den Vater Propst der Barroso, geheim und eigenhändig, meldete Abchiller, dass er während seines Aufenthaltes im Kloster für der Barroso Rache an dem Zensor Trottitsch genommen habe. Er habe dem Kater des Zensors eine Wurst auf den Rücken gebunden mit der Aufschrift: »Diese Wurst bring ich, der Kater, meinem Herrn, dem frommen Vater«, und ihn in den Klosterhof laufen lassen. Einen Monat später schrieb Abchiller aus Moskau, wie sehr ihm die Stadt gefallen hätte. Doch seien die Leute dort gar arglistig, insbesondere die Kirchensänger, die ihn zweimal aufgefordert hätten, mit ihnen Blachtnublach zu trinken. Er aber habe aus der Praxis wohl wissend, was Sotanes Blachtnublach zu bedeuten habe, sich ob dieser ihrer Sängerfrechheit nicht wenig verwundert. Einige Zeit später schrieb er aus Petersburg: »Mein vielgeliebter Freund und euer Hochwürden, Vater Heilig, freut euch! Ich lebe herrlich im Klostergasthof, in dem es freilich an Versuchungen jeglicher Art nicht fehlt, denn es geht hier ebenso, fast ebenso zu, wie mitten im Lärm der großen Stadt. Und doch sehne ich mich sehr nach euch. Wenn wir zusammen hier wären, könnten wir gemeinschaftlich viel schöner und mit viel mehr Freude alles bewundern. Eure weisen Ratschläge habe ich mir wohl gemerkt und werde von allen mit größter Achtung behandelt, was euch ja das Moskauer Blachtnublach beweist, welches mitzutrinken ich mich weigere. Ich trinke nur ganz wenig und auch nur deshalb, weil ich sonst fürchte, gute Bekanntschaft zu verlieren. An Schönen ist doch kein Mangel. Bloß einen richtigen Diakon, wie man ihn sich bei uns wünscht, habe ich noch nicht gefunden. Alle sind die Tenöre, die nach unseren Begriffen nur zu Friedhofsgottesdiensten zu gebrauchen wären. Und obgleich einige sich sehr aufspielen, so sind sie doch an Gestalt im Vergleich zu uns gar jämmerlich, und ihr Gesang ist ein halbes Sprechen, wobei sie nicht mal die richtige Note treffen und die Sänger mit ihnen gar nicht ordentlich zurechtkommen können. Ich aber, der ich mein Handwerk kenne, mache ihre Mode nicht mit, sondern singe die Messe so, wie ich es gewohnt bin. Und obgleich ich ein Fremder bin, hat mich die Kaufmannschaft doch aufgefordert, beim Dankgottesdienst vor der Markthalle mitzusingen. Und ich habe dafür außer der Remuneration in barem Gelde noch 3 Tücher aus Seidenfular erhalten, wie ihr sie so gerne habt und welche ich euch als Gastgeschenk mitzubringen gedenke. Wo bekommst? Langeweile habe ich oft. Man bekommt am meisten Kaffee vorgesetzt. Wegen der weiten Entfernung mache ich nur wenig Besuche. Fast alle wohnen Nebenstraßen. Da ich auf dem Imperial fahre, komme ich in keine Nebenstraßen hinein. Doch ihr als Provinzler werdet das gar nicht verstehen. Man sitzt wie auf einem Hause, hoch oben auf dem Dach. Und wenn man von da hinunter will, dann muss man sehr gewandt sein, um abspringen zu können. Dem weiblichen Geschlecht ist dieses wegen seiner Kleidung überhaupt nicht gestattet. Die Droschkenkutscher aber sind hier, wie ich bemerkte, große Spritter. Und wenn einer von uns geistlichen Personen einen mieten will und er bietet einen niedrigen Preis, dann schreien gleich alle anderen. Mit dem soll er nicht fahren, Vater. Der hat erst gestern einen Priester in den Schmutz fallen lassen. Deshalb lasse ich mich mit ihnen lieber nicht ein. Unser Minerva habe ich einmal getroffen und ich konnte ihm nur von Ferne trauen. Im Übrigen sieht er halb krepiert aus. Was euer Unglück betrifft, dass ihr noch unter dem Pan steht und nicht für euch in der Messe beten könnt, so grämt euch deshalb nicht. Ich habe das alles wohl überlegt und eingerichtet und der Allmächtige sieht es. Seid getrost, wenn ihr auch für euch selbst im Geistertempel nicht beten könnt. In der Residenz ist ein Mann durch den steigt das Gebet für euch zum Himmel empor. Aus der Kasan-Kathedrale, wo der Retter des Vaterlandes, der durchlauchtigste Fürst Kutusow, beigesetzt ist, und aus der Isar-Kathedrale, die von außen ganz von Marmor ist. Und dieser Beter in der Residenz bin ich. Denn sobald ich die große Fürbitte verlesen habe, so verkünde ich laut die Namen, die mir vorgeschrieben sind. Aber heimlich flüsternd nenne ich still für mich auch deinen Namen, mein Freund Vater Savulis, und sende mein allerheißestes Gebet für dich zum Höchsten hinauf und klage ihm, wie du vor aller Welt von deinen Vorgesetzten gekränkt worden bist. Und ich bitte euch noch ganz besonders, nicht mehr an jenes Wort, eure Tage seien gezählt zu denken, es nicht auszusprechen, denn das wäre für mich und den Vater Schacharl über alle Maßen schmerzlich. Und ich würde dich auf Ehrenwort nur ganz kurze Zeit überleben. Unterzeichnet war der Brief zeitweiliger Residenz Stellvertreter des Protodiakons seiner Parochie, Diakon am Dom zu Stargerod, Abchiller des Nitzin. Es kam noch ein zweiter Brief von Abchiller, in dem er berichtete, dass er durch einen glücklichen Zufall doch mit Prepotenzki zusammengekommen sei und sich mit ihm wegen ihrer vergangenen Dinge habe schlagen wollen. Dass die Sache aber eine ganz andere Wendung genommen habe und er sogar in seiner Redaktion gewesen sei. Denn Minerva war jetzt Redakteur und Abchiller hatte verschiedene Literaten bei ihm getroffen und sich mit ihm ausgesöhnt. Als Grund zu dieser Versöhnung wurde angegeben, Minerva, nach Abchillers Behauptung, sei ein sehr unglücklicher Mensch geworden, weil er sich kürzlich mit einer Petersburger jungen Dame verheiratet hätte, die weit strenger wäre als jede ältere Frau und immer gegen die Ehe spreche. Auch solle sie Minerva häufig prügeln. Er wäre gar nicht mehr so wie früher. Er hat mir selbst offen eingestanden, wenn er nicht eine solche große Angst vor seiner Frau hätte, so würde er in seiner Zeitung sogar für den lieben Gott eintreten. Und dann schimpft er fürchtlich auf die Frau Bisjukina und insbesondere den Herrn Dermosesow, der sich anfangs hier sehr gut eingerichtet hatte und ein hohes Gehalt bezog im Geheimdienst, indem er ehrliche Leute auszukundschaften hatte. Aber der böse Feind verführte ihn durch seine Habsucht. Er fing an, falsches Papiergeld in Umlauf zu bringen und nun sitzt im Gefängnis. Am meisten rühmte Abchiller sich dessen, dass er eine Theatervorstellung mit angesehen habe. Einmal, schrieb er, einmalig mit den Kirchensängern in bürgerlichen Gewande auf die höchste Galerie zur Oper das Leben für den Zaren gegangen und habe nachher von dem schönen Gesang fast die ganze Nacht vor Entzücken weinen müssen. Ein andermal bin ich dann wiederum als Zivilist verkleidet hingegangen, den König Abschiller selber zu sehen. Aber mit mir hatte er auch nicht die geringste Ähnlichkeit. Es kam ein Komödiant herausstolziert, ganz in Gold gepanzert und klagte über seine Ferse. Hätte man mir solch eine Montur angezogen, ich hätte es viel dröhnender gemacht. Das andere Spiel aber ist ganz heidnisch mit einer Offenheit bis hierher. Und auf einen Witwer oder einzelstehenden Mann wirkt das äußerst beunruhigend. Und dann kam endlich noch ein dritter Brief, in dem Abchiller meldete, er käme jetzt bald zurück. Und an einem trüben Herbsttag erschien er plötzlich bei der Barroso, strahlend, als brächte eine Freudenbotschaft. Savelisch begrüßte ihn und lief sofort auf die Straße, um die Fensterläden zu schließen, weil kein Neugieriger von der Heimkehr des Diakons erfahren sollte. Ihre Unterredung dauerte sehr lange. Abchiller trank in der Zeit einen ganzen Samovar leer. Vater der Barroso aber füllte seine Tasse immer von neuem und sagte, »Trink nur, mein Lieber, trink nur noch.« Und wenn Abchiller die Tasse geleert hatte, meinte der Propst, »Nun erzähl weiter, Freund, was hast du noch alles gesehen und erlebt?« Und Abchiller erzählte, Gott weiß, woher er das alles hatte. Wichtiges und Unwichtiges, bunt durcheinander. Was aber den Vater Savelisch am meisten wunderte, waren die vielen seltsamen Worte, die Abchiller erbarmungslos in seiner Rede mengte, mochten sie passen oder nicht. Ausdrücke, wie er sie vor seiner Petersburger Reise nicht nur nie gebraucht, sondern wohl auch gar nicht gekannt hatte. So fing er zum Beispiel plötzlich ganz unvermittelt an, »Denkst du einmal, Vater Savelisch, diese Kombination?« Das U wurde unbarmherzig scharf betont. Oder, »Ja, mir, was sagt er da?« Sah ich ihn an und antwortete, »Nein, mein Bester, c'est vous perdu. Das wäre mir gerade der rechte Törle-Tutu.« Mit welch großer Teilnahme Vater Barroso auch seinem Diakon zuhörte. Als diese und ähnliche Ausdrücke sich immer häufiger wiederholten, runzelte er die Stirn und rief endlich ungeduldig, »Was soll das eigentlich? Wo hast du all diese dummen Redensarten gelernt?« Aber der begeisterte Abchiller war so eifrig dabei, dem Propst alle seine aus der Residenz mitgebrachten Herrlichkeiten zu zeigen, dass er auch vor den tollsten Wortbildungen nicht zurückschreckte. »Eine kleine Furcht, guter Vater Savelisch. Solche Worte haben nichts zu sagen. Sie sind nicht verboten.« »Wieso nicht zu sagen? Sie klingen hässlich.« »Ja, sei sie nur nicht gewohnt. Mir kann man nicht sagen, was er will. Es ist alles Quatsch mit Soße.« »Schon wieder?« »Was denn?« »Was du da schon wieder für ein gemeines Wort gebrauchst?« »Quatsch mit Soße.« »Pfui!« »Was ist denn dabei? Alle Literaten gebrauchen es.« »Mögen sie es tun. In der Residenz sind sie ebenso feine Herrschaften. Da geht nichts ohne Soße. Wir einfachen Leute aber haben an dem Quatsch allein schon mehr als genug. Meinst du nicht?« »Sehr richtig«, sagte Abchiller und fügte nach einigem Nachdenken hinzu, er fände eigentlich auch, dass Quatsch ohne Soße viel besser klinge. »Denkt einmal«, widerlegte er sich selbst, »wenn unser Eins einen Quatsch zum Besten gibt, dann lacht alles. Weil die Leute geben gleich auch noch eine scharfe Soße hinzu. Zum Beispiel, es gebe keinen Gott oder ähnliche Dörrheiten, sodass einem Angst und Bange wird. Und nachher gibt's dann allemal Zank und Streit.« »Es muss einem dabei immer Angst werden«, flüsterte der Barroso. »So streng darf man auch nicht sein, Vater Savelisch. Wenn sie es einem beweisen, wo soll man dann hin?« »Was beweisen? Was redest du? Was hat man dir bewiesen, dass es keinen Gott gibt?« »Ja, Vater Savelisch, das hat man mir bewiesen.« »Was faselst du da, Abchiller? Du bist doch ein ehrlicher Kerl und Christ. Bekreuzige dich, was hast du da gesagt?« »Was soll man denn machen? Ich bin ja selbst nicht froh. Aber gegen ein Faktum kann man nicht ankämpfen.« Was für ein Faktum. Was hast du denn entdeckt? Das habe ich nicht. Was soll ich euch ärgern? Geht ihr nur euren Buhne an und glaubt eure Einfalt, wie ihr bisher geglaubt habt. Lass du meinen Buhne in Ruhe und kümmere dich nicht um meine Einfalt. Bedenke nur, wie du dich selbst bloßstellst. Was soll man machen? Es ist ein Faktum, erwiderte Apilla seufzend. Der Brosso stand erregt auf und verlangte, Apilla solle ihm sofort das Faktum nennen, auf das sich sein Zweifel an der Existenz Gottes gründe. Dieses Faktum hüpft auf jeden Menschen herab, antwortete der Diakon und erklärte dann, er meine damit den Floh. Einen Floh könne jeder aus Sägespänen hervorbringen, und also hätte auch die Welt von selbst entstehen können. Auf dieses naive und offenherzige Geständnis wusste Barroso zuerst gar nichts zu erwidern. Apilla aber begann nun, nachdem das Gespräch einmal diese Wendung genommen hatte, seine Petersburger Aufklärungsideen weiter zu entwickeln. Wozu arbeitet der Mann? Um das Essen. Er müsste satt sein und keinen Hunger leiden. Wenn wir nicht essen müssten, würde überhaupt nichts tun. Man nennt das den Kampf ums Dasein. Ohne den gibt es gar. Nun sieh mal, sagte Barroso, Gott hat das alles gar nicht nötig gehabt und hat doch die Welt erschaffen. Das ist wahr, sagte der Diakon. Gott hat sie geschaffen. Wie kannst du ihn dann aber leugnen? Ich leugne ja gar nicht, antwortete der Apilla. Ich sage nur, dass wenn man vom Faktum ausgeht, so kann, wie der Floh aus Sägespänen, die Welt auch aus sich selbst heraus entstanden sein. Ihr Gott ist, heißt es, der Sauerstoff, aber der Teufel mag wissen, was das wieder für ein Stoff ist. Und nun, seht einmal, wenn ihr das wieder von der anderen Seite betrachtet habt, verstehe ich rein gar nichts mehr. Wo ist denn dein Sauerstoff hergekommen? Ich weiß nicht, lassen wir das lieber, Vater Semmelich. Nein, das kann ich nicht. Es muss wieder raus aus dir. Also sag's einmal, wo hat er seinen Anfang, dein Sauerstoff? Bei Gott, ich weiß es nicht, Vater Semmelich. Lass es doch, Liebster. Vielleicht ist dieser Sauerstoff ohne Anfang. Das mag der Teufel wissen. Wer soll ihn überhaupt holen? Und er hat doch kein Ende? Vater Semmelich, was geht uns dieser verfluchte Sauerstoff an? Mag doch ohne Anfang und ohne Ende sein. Was kümmert's uns? Begreifst du, was das heißt? Ohne Anfang und ohne Ende. Apilla erwiderte, er begreife es und fuhr mit lauter Stimme fort. Es ist ein Gott, der in der Dreifaltigkeit angebetet wird, der ewig ist, nicht Anfang noch Ende seines Seins hat, sondern immer war und immer sein wird. Amen, sagte Savelisch lächelnd, und immer noch lächelnd stand er auf, fasste freundlich Apillas Hand und sagte, komm, ich will dir etwas zeigen. Gerne, erwiderte der Diakon. Und Hand in Hand gingen sie aus dem Zimmer, durchschritten den ganzen Hof und blieben schließlich in der Mitte des mit glänzendem frischen Schnee bedeckten Gemüsegartens stehen. Der Alte zeigte dem Diakon das Kreuz des Doms, wo sie so lange zusammen vor dem Altar gestanden hatten. Dann richtete er immer noch schweigend den Zeigefinger abwärts und sagte streng, falle nieder und bete. Apilla kniete nieder. Sprich, Herr, reinige mich Sünder und sei mir gnädig, sagte Savelisch und beugte sich selbst als erster zur Erde. Apilla seufzte und folgte seinem Beispiel. In der feierlichen Stille der Mitternacht im weißen, monderhellten, einsamen Garten stand er da und immer wieder schlug er mit der heißen Stirn gegen den kalten Schnee und tiefe Seufzer wechselten mit der süßen Klage des Bußgebets. Herr, reinige mich Sünder und sei mir gnädig. Und dazwischen klang die Stimme des Propstes, der die zweite Bitte sprach. Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Der Prediger und der Büßer beteten zusammen. Wie groß war doch der Unterschied zwischen diesem Apilla und jenem, den wir einst in der Morgenröte pfeifend auf flammendem Ross durchs Wasser reiten sah. Jener Piller war wie ein frischer Morgen nach nächtlichem Regen. Dieser flimmert wie Sonnenuntergang nach einem stürmischen Tage. Während der Piller betete, saß der Barroso in seinem leichten grauen Leibrock auf der Bank vor dem Badehause und zählte, mit dem Kopfe wackelnd, die Verbeugungen Apchillas. Als er so viele abgezählt hatte, wie ihm nötig schien, stand er auf, fasste den Diakon an der Hand und friedlich gingen sie wieder in das Haus zurück. Aber ehe er sich zu Bett legte, trat der Diakon noch einmal zu der Barroso heran und sagte, »Hörst dir, hat er braucht, als ich betete. Nun? Da war es mir, als ob die Erde erbebte. Gesegnet sei der Herr, dass er dir ein solches Gebet gab. Geh jetzt, leg dich nieder und schlafe in Frieden«, antwortete der Propst und beide schliefen friedlich ein. Aber als Apchill am nächsten Morgen erwachte, da hatte er ein Gefühl, als wäre er aus sich selbst herausgekommen, als hätte er unversehens etwas fortgeworfen und etwas anderes dafür gefunden. Etwas, das schwer zu tragen war und wovon man sich doch nicht trennen konnte und nicht wollte. Es war der Strom des lebendigen, rettenden Glaubens, der die verwirrte, bebende Seele überflutete. Sie musste krank werden und sterben, um auferstehen zu können, und diese heilige Arbeit war in vollem Gange. Der törichte Apchilla war weise geworden. Er suchte die Stille, und eines Tages, als er sich schon etwas gefestigt fühlte, fragte den Propst, »Sag mir, du gewaltiger Greif, wie soll ich mit mir zurechtkommen, wenn Gottes Wille es so fügt, dass ich, sei doch nur für kurze Zeit, allein bleibe? Bisher war ich stolz auf meine Kraft, aber nun bin ich anderen Sinnes geworden und weiß, dass ich mich nicht auf sie verlassen kann.« »Ja, du warst groß und stark, aber auch dir nahte Stunde, da nicht mehr du dich selbst, sondern da ein anderer dich gürten wird«, erwiderte Savelisch. »Aber auf meine Vernunft ist doch weniger Verlass als auf die Kraft, denn ihr wisst ja, wie leicht ich irre werde.« »Vertrau auf dein Herz, es schlägt treu und wahr.« »Was soll ich sagen, wenn ich einmal Rede stehen muss? Mein Herz ist ja stumm.« Lausche nur, so wirst du wohl hören, was es leise zu dir flüstert. Aber die Flöhe, die von der schmutzigen Erde auf dich hüpfen, die schüttle ab.« Apchilla legte die Hand aufs Herz und ging. »Wie soll das zugehen?« dachte er, und eine unbestimmte Ahnung sagte ihm, dass er bald, sehr bald allein sein, dass all seine Kraft ihn verlassen und ein anderer ihn gürten werde. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.